Ich will nicht daran teilhaben. Nur ruhig, kleiner Narr. Sobald die Reihe an dich kommt, ins Nichts zu springen, wirst auch du ein willenloser Diener der Macht. Wer weiß, wozu du ihr nützen wirst. Vielleicht wird man mit deiner Hilfe Menschen dazu bringen, zu kaufen, was sie nicht brauchen, oder zu hassen, was sie nicht kennen, zu glauben, was sie gefügig macht, oder zu bezweifeln, was sie erretten könnte. Mit euch, kleiner Phantasier, werden in der Menschenwelt große Geschäfte gemacht, werden Kriege entfesselt, werden Weltreiche begründet. Es gibt da auch eine Menge arme Schwachköpfe, die sich natürlich selbst für sehr gescheit halten und der Wahrheit zu dienen glauben, die nichts eifriger tun, als sogar den Kindern Phantasien auszureden. Vielleicht wirst gerade du ihnen von Nutzen sein. Atreo stand mit gesenktem Kopf da. Er wusste nun, warum keine Menschen mehr nach Phantasien kamen und warum nie wieder welche kommen würden, um der kindlichen Kaiserin neue Namen zu geben. Je mehr in Phantasien der Vernichtung anheimfiel, desto größer wurde die Flut der Lügen in der Menschenwelt, und eben dadurch schwand die Möglichkeit, dass doch noch ein Menschenkind kam, jedem Augenblick mehr. Es war ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gab. Atreo wusste es nun.